etliche, die dabei stunden, da sie das hörten, sprachen sie. Und tränket ihn und sprach: Halt, lasst sehen, ob Elias komme und ihm helfe. Aber jeder